Fall. Mit Baseballschlägern aus deutschem Stahl ist der rote Mob auch in der Überzahl. Skinheads, Jugend, treu und stolz, so stolz auf unser Vaterland. Skinheads, Jugend, treu und stolz mit der deutschen Fahne in der rechten Hand. Lieber Tod als Rot, lieber Tod als Rot, das ist unsere Parole. Wir werfen die rote Fahne, lass sie brennen, lichterloh. Lieber Tod als Rot, lieber Tod als Rot, das ist unsere Parole. Wir werfen die rote Fahne, lass sie brennen, lichterloh. Deutsche Jugend bis auf Marx und Engels hat kein Verständnis für roten Dreck. Kommi-Parolen an jeder Wand, wir jagen euch Schweine aus dem Land. Skinhead Jugend, treu und stolz, wir sind bereit und stehen hier aus.